Kapitel 2 Artikelwörter Weitere Artikelwörter Übung 1 Anna feiert Geburtstag. Partygespräche. Was passt? Ergänzen Sie. Hören Sie dann und vergleichen Sie. A. Sag mal, kennst du eigentlich alle Gäste hier auf der Party? Ja, aber ich kenne nicht alle gleich gut. Manche Leute sehe ich auch nur einmal im Jahr auf Annas Geburtstag. B. Und woher kennt sie die alle? Naja, mit einigen Leuten arbeitet sie zusammen und andere kennt sie noch von früher. C. Sag mal, wer ist denn dieser Mann? Der sieht ja interessant aus. Den kennst du nicht? Den kennt doch jede Frau in diesem Raum. Das ist Michael Herzbruch, Annas Bruder. D. Wo wart ihr eigentlich dieses Jahr im Urlaub? Wir waren wieder in Griechenland, wie jedes Jahr. Es war wie immer wunderschön. E. Ich finde diesen Salat hier am besten. Den musst du unbedingt probieren. Habe ich schon, aber ich finde alle Salate gleich lecker. F. Oh, ich kann kaum noch stehen. Diese Schuhe sind wunderschön, aber sie drücken mich so.